Und das führt uns heute 40 Jahre zurück ins Jahr 1977. In diesem Jahr, da landet ein Kölner Journalist einen Recherche-Coup, der ihn auf einen Schlag berühmt machen soll. Der Name des Mannes, Günter Wallraff. Berühmt wird er allerdings in seiner Verkleidung als der Mann, der bei Bild Hans Esser war. Die Fresse poliert, so beschreibt Günter Wallraff sich selber. Das schiefe Gebiss mit Jacketkronen gerichtet, den Krawattenkragen fest gewürgt und von Herrenparfum umnebelt, stellt er sich im Frühjahr 1977 in Hannover bei der Bild-Zeitung vor. Name Esser. Das war ja so absolut einfach. Ne? Ich brauchte nicht mal Papiere. Ich habe angegeben, ich hätte vorher in der Werbung gearbeitet und wäre Leutnant bei der psychologischen Kriegsführung gewesen. Die Bild-Zeitung hatte in den 1970er Jahren über 11 Millionen Leser und schrieb an gegen die Aufbruchsstimmung im Land, gegen demonstrierende Studenten, gegen SPD-Politiker, die als Kommunisten diffamiert wurden, gegen die Ostverträge. Bild damals, ein Kampfblatt des Reaktionären. Derweil reüssiert Hans Esser in der hannoverschen Lokalredaktion mit Artikeln über Kleingärten, Bomben entschärfen, Piranhas im Zierfischaquarium. Mit Artikeln über Verbrecher und deren Opfer. Und er lernt, wie man Gesprächspartner überrumpelt. Wenn ich zum Beispiel zu Eltern geschickt wurde, wo ein Kind gerade Opfer eines Sexualverbrechens wurde, und dann hieß es ohne Foto keine Geschichte. Und da war der Trick, der normale Bildtrick war, da hinzugehen und zu sagen, die waren aus verständlichem Grund in der Regel nicht dazu bereit. Und dann wurde gesagt, wenn sie uns die nicht freiwillig geben, wir haben eins aus dem Leichenschauhaus, der sieht dann gar nicht mehr so gut aus. Also Sie haben die freie Wahl. Das habe ich verweigert. Da bin ich hingegangen und gesagt, geben Sie das Foto auf gar keinen Fall, aber verraten Sie mich nicht, wenn nachher nachgefasst wird und sagen, Sie hätten es mir nicht gegeben. Irgendjemand hat ihn dann doch verraten. Wallraff wird gewarnt, die Tarnung sei aufgeflogen. Er bricht nach knapp 4 Monaten die Arbeit ab und beginnt mit dem Buch. Am 9. Oktober 1977 dann, heute vor 40 Jahren, präsentiert Günter Wallraff sein Buch »Der Aufmacher«, verkaufte Exemplare insgesamt über 1,2 Millionen. Die Bild-Zeitung bzw. der Springer Verlag haben Wallraff in der Folge mehrfach verklagt. Es ging bis zum Bundesgerichtshof und bis zum Bundesverfassungsgericht und im Großen und Ganzen immer zugunsten Wallraffs aus. Der gründete später einen Hilfsfonds für Geschädigte der Bild-Berichterstattung. Und 2 weitere Bildbücher hat er noch geschrieben, selber. Den Aufmacher habe er geschrieben, erklärte der Journalist Hermann Gremlitzer, vom ersten bis zum letzten Wort, nach Tonbandprotokollen. Und Wallraff bestreitet nicht, mit Ghostwritern zusammenzuarbeiten. Das Schreiben ist nicht seine Stärke, aber die Recherche, das Aufdecken von Unrecht. Das, glaube ich, ist eine Fähigkeit, die ich habe. Dass ich schon von Weitem übermächtiges Unrecht rieche und es nicht hinnehmen will und dagegen angehe. Die Bild-Zeitung hat sich verändert. Das sei nicht mehr die pure Hetze und Häme wie früher, meint Wallraff heute. Und auch bei ihm scheint sich ein bisschen was verändert zu haben. Kai Diekmann gegen Günter Wallraff. Wir nehmen die Plätze ein. Ping-Pong-Diplomatie 2016. Ja! Günter Wallraff gewinnt beim Tischtennis gegen Kai Diekmann. Damals Chef der Bild-Zeitung und lobt ihn. Hat Spaß gemacht und ich fand toll, wie locker und auch ehrgeizig es gemacht hat. Ne? Verlierer Diekmann nimmt als Trost-Trophäe ein Wallraff-Standbild in Empfang. Es kommt natürlich auf meinen Schreibtisch, sodass dann Wallraff für alle Ewigkeiten in der Bild-Redaktion ist. Ne?